Deutschlandfunk. Das Feature. Ich ging sehr langsam und genoss meinen Körper beim Gehen. I would say that a few years ago, probably up until about 5 or 10 years ago, my mental and physical experiences were definitely very separate, in the sense that I considered my real life definitely to be my mental life. Noch vor wenigen Jahren, bis vor vielleicht 10 oder 5 Jahren, habe ich meine mentalen und physischen Erfahrungen völlig voneinander getrennt. Ich betrachtete mein Leben ausschließlich als mentales Leben. I mean, I didn't really think of myself as my body. My body was important as an accessory to the thing that was me. Ich habe mich nicht als Körper erlebt. Er gehörte irgendwie zu dem Ding, das ich war. Der Schriftsteller Tim Parks, 1954 in Manchester geboren, hat über 20 Bücher veröffentlicht. Er lebt in Italien und lehrt an der Mailänder Universität literarische Übersetzung. Although I did lots and lots of physical exercise, obwohl ich jede Menge körperlicher Übungen machte, war das Ganze mental kontrolliert. Ich zwang mich zu laufen, um schlank zu bleiben, um mich der Welt vorteilhaft zu präsentieren. Das Wichtigste in meinem Leben war Denken. Schreiben und sich in einer Unterhaltung clever zu behaupten. Erst später ist mir klar geworden, dass ich meinen Körper überhaupt nicht gespürt habe. Later I realized that I really didn't feel my body very much at all. And this is how you can be walking and falling at the same time. Die Brasilianerin Regina Advento tanzt seit fast 20 Jahren im Pina Bausch Ensemble. Ich glaube, wenn ich meine kleine Körperreise heute früh gemacht hätte, würde ich etwas stabiler auf dem Boden sein. Ich fange von unten an, vom Fuß, also Wahrnehmungsübung, und ich gehe langsam hoch bis zum Kopf und dann atme ich ganz tief. Von unten an bis oben ein und atme wieder aus. Und manchmal kann ich auch so denken, als ob die Sonnenlicht hochkommt und wieder runtergeht. Das macht mich ganz in meinem Körper drin. Ich scheiß auf meinen Körper. Mein Körper? Wieso ist mein Körper mein Körper? Ich habe ihn mir nicht ausgesucht. Habe ich mir mein kaputtes Knie ausgesucht? Tagebuch Lars Reimer. Mein Körper ist eine Attacke, ein Angriff auf mein Wohlgefühl. Und das Schlimmste ist, der Angriff kommt von innen. Trojaner, lebenslänglich, eingepflanzt bei meiner Geburt. Knackt jede Firewall. Drei Körper. Feature von Burkhard Reinartz. Die Sonntage waren grauenvoll, besonders die Familienfeste, Versammlungen im Wohnzimmer, das meine Eltern Herrenzimmer nannten. Wir hatten in den 60er Jahren wenig Geld, aber ein Herrenzimmer, das der Reihenhaushälfte einen herrschaftlichen Anstrich geben sollte. Nach dem Verzehr von Butterkuchen mit Filterkaffee war Steinhege und Aufgesetzte für die Damen an der Reihe. Dann kam das auf, was alle Stimmung nannten. Wer in Stimmung war, erzählte lustige Geschichten aus dem Familienleben. Geschichten, in denen einer immer der Dumme war. Jeder hatte seinen festen Platz in der Blödheitshierarchie. Bei ihm war das so. Gerne wurde in Familienkreisen von ihm geredet, wenn es um mich ging. Er wollte einfach nicht rauskommen aus der Mutti. 2 Tage hat er sich Zeit gelassen im Krankenhaus. Genauso wie er jetzt morgens nicht aus dem Bett kommt. Alle lachten sich halb tot. Meiner Mutter war die Story fast so peinlich wie mir. Etwas in ihr wusste noch genau, was sie damals durchgemacht hatte. Als ich 12 war, hat Gernot, mein älterer Bruder, mir erzählt, was passiert ist. Es gab eine Totgeburt, 5 Jahre vor mir. Den Namen meines toten Bruders kenne ich nicht. Mutter hatte panische Angst, dass sich alles wiederholen würde. Die Wehen kamen, setzten wieder aus. Nach fast 2 Tagen steckte ich im Geburtskanal fest, fast schon draußen. Nichts ging mehr, weder vorwärts noch zurück. Dann der Kaiserschnitt, zurück in die Gebärmutter und raus mit ihm. Mein Lebensanfang steckt heute noch in jeder Zelle. Das Gefühl zu wollen und nicht zu können, stark zu sein, aber nicht stark genug. Die Gewissheit, die Welt ein gefährlicher Ort, der Körper unberechenbar und bedrohlich. Als Kind jahrelang Fallträume, in manchen Wochen jede Nacht, vergeblicher Versuch, mich festzuhalten. You were born. And so you're free. So happy birthday. I mean, when I started to really feel my body was when I started to have pain. Erst als ich Schmerzen bekam, begann ich meinen Körper wirklich zu spüren. I started to have a series of chronic pains in the abdomen. I had difficulty sitting down. I had the feeling I had to go to the bathroom when I didn't really. It was actually quite a long time then before I decided to do anything about it when it became impossible. Ich bekam chronische Schmerzen im Unterleib. Ich konnte mich nur noch schlecht hinsetzen, musste dauernd aufs Klo, obwohl ich gar nicht pinkeln musste. Erst als alles unerträglich wurde, ging ich zum Arzt. Tim Parks betritt die Welt von Ultraschall, Zystoskopie und transurethraler Resektion. Auch der teuerste Londoner Urologe findet keine körperlichen Ursachen für den Schmerz, sie haben nichts, und empfiehlt eine vorbeugende Operation der Prostata. Nach 2 Jahren bricht Parks die medizinische Odyssee ab. Die Schmerzen bleiben unerträglich, an Schlaf ist kaum zu denken. Well, after a long series of fruitless visits to doctors, nach einer langen Serie von fruchtlosen medizinischen Untersuchungen wurde mir klar, dass die Ärzte meine Probleme nicht verstanden und mir nicht helfen konnten. Die westliche Medizin basiert fast ausschließlich auf wiederholbarer Evidenz, einer Art industrieller Sicht der Dinge. Für jeden Patienten das gleiche Verfahren. The need to make it all based on repeatable evidence and a sort of industrial approach, like the same approach for everybody. Alles ist noch nah, als wäre keine Zeit vergangen. Bis zur Schulzeit war ich ein wildes Kind, ängstlich und draufgängerisch zugleich, immer in Bewegung. Jetzt spinnt er wieder, sagte Vater, wenn ich hüpfte. Hüpfen war mein Ausdruck für überschüssige Kraft und Lebensfreude. Ich hüpfte um mein Leben. Meine Eltern mochten das nicht. Zu lebendig, das machte ihnen Angst. Noch bevor ich ins Gymnasium kam, hatte sich alles gedreht. Etwas in mir war implodiert. Feindliche Blicke und regelmäßige Ohrfeigen, wenn ich wieder etwas angestellt hatte, zeigten ihre Wirkung. Ich wurde schüchtern, gehemmt und traute meinem Körper nicht mehr. Stufenbahn und Reck waren meine Feinde. Der Schweißgeruch der Umkleidekabinen, in denen taffe Jungs ihre Muskeln vorführten, brennt mir noch heute in der Nase. Ich weiß nicht, wie ich meine Kindheit ohne Selbstbefriedigung überstanden hätte. Der Genuss körperlicher Erregung, die Qual des schlechten Gewissens. Hände über die Bettdecke, drohte im Kopf die Elternstimme. Noch unangenehmer die beschämende Ablassfloskel der Beichte. Ich habe mich 2-mal unschamhaft berührt, was nicht stimmte. Es war mindestens 5-mal. Aber ich habe mich geschämt und gelogen. Und der Priester im uneinsehbaren Innern des Beichtstuhls? Was war mit dem, denke ich heute? Wie oft hat der seinen bösen Körper angefasst? Tagebuch Lars Reimer. Tim Parks hat weiter Schmerzen. Keine Besserung in Sicht. Dann eine Begegnung, die seinem Leben eine entscheidende Wende gibt. Bei einem Literaturkongress in Delhi empfiehlt ihm einer der Organisatoren einen ayurvedischen Arzt. Was für den Schriftsteller in Mailand noch undenkbar ist, darf in Indien sein. Der Skeptiker konsultiert den Doktor. And this man was very interesting because he said to me, After about 10 minutes that I had explained my problem. Nachdem ich ihm 10 Minuten lang meine Probleme geschildert hatte, sagte er zu mir, we could address the symptoms. Wir können uns natürlich um ihre Symptome kümmern. Aber ihr Problem werden sie nur lösen, wenn sie sich den grundlegenden Widerspruch in ihrem Charakter anschauen. Well, it is quite extraordinary when somebody es ist ziemlich ungewöhnlich, wenn ihnen jemand nach 10 Minuten so etwas sagt. Und noch ungewöhnlicher, wenn er fortfährt, ich habe das Gefühl, dass sie das Leben als eine Kette von Dilemmata wahrnehmen. Hat der Typ meine Romane gelesen? Weiß der irgendwas über mich? Aha, brachte ich schließlich heraus. In ihrem Kopf tobt ein Gerangel, sagte Dr. Hassan leise. Ich saß sehr still. Ich hatte eine andere Geschichte gewollt, eine, die die offizielle medizinische Version widerlegt. Jetzt bekam ich sie. Nehmen wir an, Sie haben recht, sagte ich. Wie würde man denn an so etwas herangehen, um es zu lösen? Ich spürte sofort, dass Herangehen und Lösen die falschen Begriffe waren. Der Arzt schaute mich freundlich an. Kommen wir noch mal zu den körperlichen Aspekten, legte ich nach, hielt dann aber inne. Oder wollen Sie behaupten, es sei alles rein psychosomatisch? Ein Lächeln breitete sich auf dem Gesicht des Arztes aus. Man spricht nur von psychosomatisch, wenn man der Auffassung ist, dass Körper und Geist getrennt sind. Tim Parks, die Kunst, still zu sitzen. The word psychosomatic is extremely interesting. What it indicates, what it implies is. Das Wort psychosomatik ist sehr interessant. Es besagt, dass du normalerweise krank wirst, weil dein Körper von außen angegriffen wird. Und wir das analysieren, messen und lösen können. Aber manchmal verstehen wir das Problem nicht und haben dann ein echtes Problem. Unser Bewusstsein, unser Denken macht den Körper krank und du verschwendest nur die Zeit der Ärzte. Es gibt x Möglichkeiten, wie das Bewusstsein in eine Krankheit verwickelt ist. Schauen Sie sich ein kleines Kind an. Es bekommt Magenschmerzen, weil es einen bestimmten Lehrer nicht mag. Oder meine Situation, wenn über viele Jahre ein bestimmtes Verhalten, das mit mentaler Hyperaktivität zu tun hat, den Körper schädigt. Ich glaube, die Medizin spricht dann von Psychosomatik, wenn sie ärgerlich auf den Patienten ist. Stell dich nicht so an, alles Einbildung. Zweimal die Woche joggen und deine Hirngespinste sind wie weggeblasen. Ich kann solche Sätze nicht mehr hören. Die Leute haben keine Ahnung, wie ich mich fühle. Ich bilde mir meine Schmerzen nicht ein. Die Enge in der Brust, der Schwindel. Manchmal, besonders nachts, kommt die Angst. Jetzt ist es aus. Ich bin da erst 48. Weihnachten 2008 fuhr mich der Notarztwagen nachts mit Blaulicht in die nächste Klinik. Herzrasen, Angstschweiß, das Ziehen im linken Arm. Mir war kalt und heiß zugleich. Bestimmt ein Herzinfarkt, habe ich gedacht. Eine Nacht haben sie mich auf der Intensivstation behalten, dann ging's nach Hause. Alles nur psychisch, sagte der junge Assistenzarzt am anderen Morgen. Wie der mich angeschaut hat. Zurück aus Indien surft Tim Parks durch das Selbsthilfekarussell des Internets und erfährt, je nach Statistik leiden im Westen zwischen 10% und 40% der Männer unter Krämpfen im Beckenboden. Die therapeutischen Empfehlungen reichen von Adrenalinblockern und Analstimulatoren bis zu Einreibungen mit Petersiliensaft. Be your own doctor. Im Strudel der Rezepte stößt Parks auf ein kleines Buch mit dem Titel A Headache in the Pelvis, ein Kopfschmerz im Becken. And eventually found a book that suggested to me that certain muscles in my body had become atrophied by an over intense physical tension of the body Because my mind was constantly elsewhere, constantly thinking. In dem Buch heißt es, gewisse Muskeln im Körper seien durch eine intensive physikalische Spannung extrem verkümmert, weil das Bewusstsein immer unterwegs wäre, immer im Zustand des Standby-Denkens. And this book suggested a series of very basic breathing relaxation exercises. Die Autoren schlugen eine Reihe von Atem- und Entspannungsübungen vor. The key element was really to simply be still. Es ging darum, still zu werden. Steady breathing, die Augen geschlossen, ruhig atmen und das Atmen beobachten. I have no idea. Wenn du die Anweisung liest, dann meinst du, das wäre ziemlich easy. Aber nicht zu sprechen und mein Bewusstsein auf den Körper zu fixieren, war eine außerordentliche Herausforderung. And no words in my head and then focusing my mind on physical sensation. Nach den ersten drei Sessions ahnte ich noch nicht, wie sich das auf mein Leben auswirken würde. I couldn't believe the effect this had on me. I don't think I ever sort of listened or felt or just tried to feel what the real situation was. Ich glaube, ich habe damals auch nicht annähernd kapiert, worum es bei meinen Schmerzen wirklich ging. In the Western tradition, at the top of the hierarchy is the rational mind. And it commands everything. Im Westen steht der Verstand an erster Stelle. Er bestimmt alles. And all my ambition has always been to do with language. Mein ganzer Ehrgeiz hatte immer mit Sprache zu tun. Das Wundervolle an Sprache ist, sie kann dich aus dem wegziehen, wo du gerade bist. Du beginnst ein Buch zu lesen und bist im Irgendwo. Du kannst über die Vergangenheit nachdenken, über die Zukunft. Doch die dunkle Seite ist, du bist dir deiner körperlichen Anwesenheit nicht mehr bewusst. Wir alle kennen diese Erfahrung. Wenn du liest, hörst du auf, die Geräusche um dich herum zu hören, weil du so absorbiert bist. Wenn das die ganze Zeit so geht und du gleichzeitig in einem aggressiven Arbeitsprozess bist, vergisst du deinen Körper. Dein Körper verspannt. Und du merkst noch nicht mal, dass er verspannt. Ich putzte mir die Zähne wie wild, so als wollte ich sie abschleifen. Ich zog meine Socken mit solcher Heftigkeit an, als wollte ich die Zehen ganz hindurchstoßen. Ich band mir die Schuhe zu, als wollte ich die Schnürsenkel zerreißen. Meine Hände umklammerten das Lenkrad, als wollte ich es zerbrechen. Tim Parks, die Kunst, still zu sitzen. Language can evoke the world, so it can make you remember the world. But language can also be a way of distancing the world. Sprache kann Welten erschaffen. Sie kann dir helfen, die Welt zu erinnern. Aber Sprache kann dich genauso von der Welt distanzieren. Sie gibt dir die Illusion, dass du die Welt kontrollieren kannst. Wir surfen mit Wörtern durch die Welt und glauben dadurch, die Beziehungen zwischen den Dingen kontrollieren zu können. Doch Worte sind vollkommen willkürlich. Klar ist es sinnvoll, einen Stuhl verbal von einem Teppich zu unterscheiden. Aber was ist mit Worten wie Geist oder Emotion oder Liebe? Wir benutzen sie und haben die Illusion, dass wir mit diesen Worten unser Innenleben ausdrücken können. Ich mag es heute noch, mich wegzuträumen. In Räume, wo die Grenzen und Begrenzungen des Körpers keine Rolle spielen. Wo nur der Geist zählt. Das schwerelose Schweben im Möglichkeitsraum. Das geht in fast jeder Situation. Als Kind hatte ich spezielle Orte, die mir als Durchgang in grenzenlose Welten dienten. Der Kirschbaum mit den schwarzen Schattenmorellen im Hinterteil des Gartens. Uneinsehbar vom Haus der Eltern, in dem ich im Sommer nach der Schule hockte und mit freundlichen Zauberwesen plauderte. Die Haselnusshecke am Hang auf dem Weg zur Schule. Auf halber Höhe hatte ich mir ein Nest gebaut, eine Art Ausguck, in dem ich unsichtbar beobachten und nachdenken konnte. Dort war ich sicher. Tagebuch Lars Reimer. Tim Parks beginnt, den Rhythmus seines Lebens zu ändern. Er macht jeden Morgen Entspannungsübungen, hört auf den Fluss seines Atems. Er meditiert. At the time I had no idea that this was what is called meditation. Damals hatte ich keine Ahnung, dass das Meditation genannt wird. Yeah, I do hate the word meditation. Now, why do I dislike the word meditation? Well, first because nobody really knows what it means. Ich hasse das Wort Meditation. Warum? Zuerst mal, weil niemand weiß, was es bedeutet. In alten indischen Schriften hatten sie Worte wie einfach sitzen. Wunderbar, einfach sitzen. Oder ein anderer Begriff, geistige Disziplin. Es war leicht für mich zu sagen, Meditation ist nichts für mich, weil es mit Religion oder Esoterik zu tun hat. Nach 6 Monaten geht es Tim Parks allmählich besser. Die Schmerzen werden erträglicher, verschwinden an manchen Tagen ganz. I was, you know, drawn through what happened to me with this illness to realize that meditation was simply a way of disciplining your mind. Durch meine Krankheit wurde mir klar, dass Meditation ein Weg war, den Geist zu disziplinieren, im gegenwärtigen Moment zu sein, deinen Körper wahrzunehmen, seine Integration in den Raum und die Klänge um dich herum. Wenn du sitzt, beginnst du Dinge wie die Buddha-Statuen zu begreifen, die du vorher gehasst hast, mit ihrer absoluten Ruhe. Jetzt beginnst du das selber zu erleben. And to remember, you know, that one is mortal and that one has to accept all that. Und dich daran zu erinnern, dass du sterblich bist und dass du das akzeptieren musst. Es fiel mir leichter, mein Leben so zu nehmen, wie es ist. Die Probleme, die ich mit meiner Frau oder meinen Kindern hatte. Du regst dich weniger auf, wenn die Dinge nicht so laufen, wie du willst. Nach einem Jahr sagte meine 16-jährige Tochter, ich bin so froh, dass du das machst. Du bist ruhiger geworden. Es ist leichter mit dir. Tim Parks geht gern aufs Ganze, weshalb er sich neben seinen privaten Körperübungen stille Seminare der extremen Sorte ausgesucht hat, sogenannte Vipassana-Retreats. Vipassana bedeutet wörtlich Einsicht durch Nichtdenken. Die Methode kommt aus dem Buddhismus, wird aber heute quer durch die Konfessionen praktiziert. 10 Tage sitzen, schweigen, leer werden, auf den Luftstrom des Atems achten und wenig essen. Well, there is a moment that I think occurs to most people if they really do these retreats seriously. Nach 7 oder 8 Tagen erleben die meisten, die sich ernsthaft einlassen, etwas Ungewohntes. Sie fühlen die Dinge um sich herum direkter und mit einer größeren Präsenz. Es ist, als ob ein Schleier weggezogen würde. Und ich glaube, der Schleier ist die Sprache, die in einer Art linguistischer Konstruktion die Dinge auf Distanz bringt. Schauen Sie sich die Bilder von Cézanne an, die stillleben. Sie spüren, dass die Dinge existieren, ohne dass Cézanne eine Geschichte von ihnen entworfen hat. In pictures by people like Cézanne, where you feel that the objects exist without Cézanne having imposed a story on them. Die Dinge sind, wie sie sind. Diese Schale, der Tisch, weißer Joghurt. Beim letzten Frühstück des Retreats war ich überwältigt von der schieren Gegenwart der Dinge. Dieses Brot, dieses Stück Butter, die fleckige Haut meiner Hand, ein schmutziger Fingernagel. Alles war ganz es selbst, gab Anlass sowohl zum Staunen als auch zur Gleichgültigkeit. Verstreute Krümel, verschüttete Milch, eine Tasse neben einer Melonenspalte. Ich berührte die Dinge, sie berührten mich. Das sage ich jetzt. Damals kamen mir diese Gedanken nicht. Ich war sprachlos. Mittendrin. Ungeteilte Gegenwart? Mystik? Tim Parks hält den Kern seiner Erfahrung in der Schwebe. Er versucht verbal die Erlebnisse jenseits der Worte zu beschreiben. Die Wand zwischen dem Ich, den Dingen und den anderen wird zur durchlässigen Membran. Eine körperliche Empfindung des Verbundenseins mit Nächstem und Fernstem, auch mit dem Tod, strömt ein, erzählt er. Nun aber bleiben Glaube, Liebe, Hoffnung, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen, zitiert am Ende des Retreats Parks buddhistischer Meditationslehrer die bekannten Verse aus der Bibel, was noch einmal den Skeptiker in ihm aktiviert, der im selben Moment zugeben muss: Wie kannst du so tun, als wolltest du der Kleinteiligkeit der westlichen Medizin entkommen und dich dann beschweren, wenn jemand aufs Ganze geht? Vielleicht ist es unmöglich, Körper und Geist zu vereinen, ohne beide gleichzeitig mit allem anderen zu vereinen. 3 Jahre dauert Tim Parks Schmerzgeschichte. Dann sind seine Beschwerden fast verschwunden, das Gerangel im Kopf entwirrt, die alten Leitmarken relativiert. Etwas erreichen, jemand werden, Preise gewinnen, geachtet werden, es zu etwas bringen. Die Schmerzen waren gekommen, dachte ich, weil ich sie brauchte. Wuppertal am späten Vormittag. Es regnet. Manche sagen, es regnet immer in Wuppertal. Im 4. Stock der Oper der weiträumige Proberaum. Regina Advento liegt auf einer Gymnastikmatte, lockert ihre Muskeln und bereitet sich dann mit leichten Bewegungen auf die Tonaufnahmen ihrer Tanzsequenzen vor. Durch die geschlossenen Fenster klingt leise der Regen, der Strom der vorbeifahrenden Autos und manchmal das Geratter der Schwebebahn. Regina Advento beginnt zu tanzen. Einen Tag später. Eine kleine Nebenstraße direkt an der Wupper. Das Bürogebäude des Pina Bausch Ensembles. Regina Advento wirkt angespannt. Sie macht sich Sorgen, weil ihre 14-jährige Tochter eine Grippe nicht los wird, weshalb sie heute den Tag ohne ihre morgendlichen Körperübungen begonnen hat. Ich glaube, wenn ich meine kleine Körperreise heute früh gemacht hätte, würde ich etwas stabiler auf dem Boden sein. Ich fange von unten an, vom Fuß, also Wahrnehmungsübung, und ich gehe langsam hoch bis zum Kopf und dann atme ich ganz tief von unten an bis oben ein und atme wieder aus. Und manchmal kann ich auch so denken, als ob die Sonnenlicht hochkommt und wieder runtergeht. Es macht mich ganz in meinem Körper drin. Die Tänzerin wurde in Belo Horizonte im Südosten Brasiliens geboren. Sie wächst in ärmlichen Verhältnissen auf. Meine erste Erinnerung, also wenn ich zu meiner Kindheit zurückkomme, es war Momente, wo ich eigentlich nicht ganz in meinem Körper war. Weil ich war sehr lebendig und sehr aktiv. Diese zu sich sein, zu innen sein, gab es eigentlich nicht. Ich war nur nach außen und mit viel Power. Ich glaube, dieses erste Bewusstsein kam es viel später. Und ich glaube, als ich wirklich das erste Mal auf der Bühne war. Ich war etwas aggressiv, obwohl ich das nicht so gesehen habe. Es war natürlich für mich. Ja, ich habe mich nicht so aggressiv empfunden, aber ich glaube schon, ich hatte so eine Art Aggression in mir. Ich habe sehr viel mit Jungs gespielt, so Fußball gespielt und in Bäume geklettert. Das war so wirklich meine Welt, also wirklich diese viel Power und so. Dann in der Schule, natürlich gab es immer Probleme, weil ich die anderen Kinder geschlagen habe, weil die mich als Schwarze genannt haben. Also ich war die einzige Schwarze in der Schule. Die Direktorin der Schule, eine Freundin von Reginas Mutter, schlägt eine Therapie vor, um die Aggressionen der Tochter zu kanalisieren. Und ein Teil der Therapie war Tanzen. Also eigentlich habe ich meine Weiblichkeit dadurch entdeckt und auch mich wohlgefühlt. So. Und diese männliche Energie habe ich eigentlich in die Bewegung, weil ich früher, als ich ganz jung war, ich habe sehr auf der Bühne sehr viel gesprungen und gedreht. Also ich habe nur schnelle Sachen getanzt. Dann war die ganze Energie da kanalisiert. Und die Oh, wow, und da, da, da, habe ich sehr gemocht, mit den Männern zu machen. Ja. Wenn ich jetzt zurückblicke, wie der Prozess, der Veränderungsprozess war, ich denke schon, ich habe die ganze Aggression und diesen Überfluss an Energie, die ich hatte, durch den Tanz auf jeden Fall in einen positiven Energiefluss gelandet. Das war mein Markenzeichen, schnelle Bewegung, Drehbewegung und Sprung. Das war eigentlich meine Qualität auf der Bühne. Mit einem eleganten Schwung schraubt sich der Körper der Tänzerin in die Leere der großen Bühne. Sofort erhält der Raum eine Bedeutung und einen auf diese im Flug gestreckte Gestalt konzentrierten Brennpunkt. Der Raum ist das Reich des Tänzers, für ihn geschaffen, von ihm mit Bewegung zu füllen. Er breitet seine Persönlichkeit in alle Richtungen aus. Sein Körper malt Bilder und Vorstellungen auf den großen Hintergrund des Raumes. Trudi Schob, Tanztherapeutin. Regina Advento erzählt, dass es vor 20 Jahren schwer war, in Deutschland anzukommen. Klima, Kultur, Mentalität, ein ziemliches Kontrastprogramm zu ihrer Heimat. Ich glaube schon, dass es kommt darauf an, wo jemand aufgewachsen ist. Die Umgebung hat natürlich einen großen Einfluss in seine Körperwahrnehmung. In Brasilien zum Beispiel, es gibt viel mehr Berührung. Wenn ich jetzt nach Hause, ich bin etwas distanziert. Und wenn jemand kommt für diese normale 3 Küsschen, ich bin schon etwas trockener geworden. Die Hitze auch, das ist viel mehr Luft und viel mehr Raum im Körper. Und man zieht viel weniger Sachen an. Und das hat natürlich ein nicht so enge Gefühl wie hier. Hier die Kaltzeit ist länger. Es ist man viel mehr zu sich konzentriert oder eingeknotet. Die kulturellen Unterschiede zwischen Brasilien und Deutschland beeinflussen auch den jeweiligen Tanzstil. Das habe ich, der große Unterschied, bemerkt, dass in Brasilien, es war wirklich viel in die Luft, meine alte Kompanie, der Grupo Corpo, die sind viel Sprünge, viel oben. Aber hier, die Technik ist anders, das ist sehr gegroundet, sehr auf dem Boden. Seit einigen Jahren entwirft Regina Advento neben der Arbeit im Pina Bausch Ensemble eigene Tanzstücke. Gerade hat sie eine 3-jährige Ausbildung als Heiltanzpädagogin abgeschlossen. Ich habe mit der Technik von meiner Ausbildung als Heiltanzpädagogin versucht, eine Choreografie zu machen. Von daher kommt der Titel, im Urzustand seine eigenen Freuden leben. Es ist ein Satz von Trudy Schopp. Das ist eine der Pionieren der Tanztherapie. Ich möchte das angeborene Talent des Körpers zur Freude an sich selbst wieder aufleben lassen und versuchen, die seelischen Wunden zu heilen, indem ich den Menschen ein neues und positives Gefühl für den eigenen Körper zu vermitteln suche. Die Discoabende im Partykeller des Bochumer Studentenheims Ende der 70er Jahre. Aus den Boxen dröhnten Bob Marleys Reggae-Synkopen. Could it be love? Ja, bitte. Steif stand ich an den ersten Samstagen am Rande der Tanzfläche, bewunderte die Geschmeidigkeit, mit der sich manche Tänzer bewegten. Der angesagte Free Dance, in dem sich die Tänzer kurz anflatterten und dann wieder abtreten. Manche nahmen gar keinen Kontakt auf, standen allein auf der Tanzfläche und zuckten im Rhythmus der Musik. Das gefiel mir, besonders wenn schwarze Musik gespielt wurde. September von Earth, Wind & Fire oder Upside Down von Diana Ross. Als ich merkte, dass ich der Einzige war, der mich beobachtete, traute ich mich auf die Tanzfläche. Tagebuch Lars Reimer. In der Zeit, wo ich mit Pina gearbeitet habe, mit diesen Fragen antwortet, die wir immer gearbeitet haben, für mich, das war immer eine therapeutische Wirkung in mir. Weil bei der ersten Begegnung mit Pina und bei der ersten choreografischen Begegnung mit Pina, ich habe wirklich wie eine Regression. Ich habe angefangen, die Fragen zu beantworten mit der Erfahrung von meiner Kindheit. Ein guter Beispiel und einfach ist dann bei Mazurka Fogo, wo ich dann die Fischfrau gemacht habe. Genau dasselbe Bild hatte ich schon bei dem ersten Stück, aber das war ich selbst, weil als ich klein war, wir hatten kein Wasser zu Hause, wir mussten mit dem Eimer Wasser holen. Es ist ich in meiner Kindheit und die Fischfrau, die ich in Lissabon gesehen habe. Oder bei dem letzten Stück mit Pina, wo ich einmal ausflippe, das war auch ein Moment, wo ich wirklich außer mir war und ich habe gedacht, ja, aus mich herauskommen. Und das war so eine Frage, aus sich herauskommen. In der Terminologie des Tanzes bedeutet Spannung die Fähigkeit des Menschen, seinen Körper mit Energie aufzuladen und zu entladen. Jeder Mensch hat seinen eigenen, für ihn charakteristischen Tonus oder Spannungsgrad, von dem aus er seinen Kräftehaushalt steuert. Wie der Tonus des Einzelnen auch beschaffen sein mag, weich, kräftig, zart, heftig, schwer, er wird im Körper offenbar. Was wir tun, hören, sehen oder berühren, was wir denken oder träumen, ein Telefonanruf, ein Schrei, ein Sonnenaufgang, ein Gespräch verändert unseren Spannungsgrad und kommt im Körper zum Ausdruck, wird sichtbar. Das große Lebensrätsel, dass ich mein Körper bin und dieser Körper gleichzeitig ein anderer ist. Wie spreche ich mit jemandem, der ich selbst bin und nicht bin, der Vertraute und Fremde zugleich ist? Spreche ich mit mir oder mit jemand anderem? Und welche Sprache spricht mein Körper? Garantiert die Bauchschmerzsprache, Entzündungssprache, Herzmuskelsprache, die Knochensprache, die Schmerzsprache. Wenn ich tanze, und wenn ich wie so eine Art Theaterszene mache, das sind dann zwei verschiedene Ebenen. Also wenn ich tanze, ich bin nicht mehr Ich-Körper, ich bin Ich-Körper und Geist. Ich bin ganz. Wenn ich eine Theateraktion mache, also was ich bei Pina gemacht habe, dann spiele ich auch eine Rolle. Es kann meine eigene Rolle sein, es kann eine Rolle von jemandem, das ich übernommen habe. Und dann gehe ich ganz tief rein und mache das als meine. Das bin ich in diesem Moment, spiele ich diese Figur. So. Und natürlich, das ist ein ganz anderes Gefühl, weil das ist wirklich eine Kommunikation direkt zum Publikum. Und das kommt dann alles nach außen. Ich sehe heutzutage, dass viele Leute die Fitnessübung oder das Jogging mit Kopfhörern machen. Und das geht mehr um die Aerobic-Form der Bewegung. Also es ist kein bewusster Kontakt mit sich selbst. Es geht nur um die Bewegung in sich. Und damit die Zeit schneller wirkt, ich habe dann etwas, die mir ein bisschen ablenkt. Und zu sich kommen. Es ist das Gegenteil. Ich muss ganz bewusst sein von jedem Moment. Dann kann ich genau wissen, wo die Bewegung fließt, wie die Bewegung fließt, wie ich mich bewege und wie ich mich fühle. Durch den Körper kann ich erfühlen, ob das Wesen eines Menschen offen oder verschlossen ist, aktiv oder passiv, aggressiv oder defensiv ist. Man spürt Protest, Anpassung, Ablehnung oder Gleichgültigkeit. Der Körper kann ein starkes Selbstbewusstsein oder einen Mangel an Selbstbewusstsein ausdrücken. Ob der Körper geliebt, gehasst oder als selbstverständlich hingenommen wird, die dominierende Haltung seinem Körper gegenüber beeinflusst die Haltung des Menschen zur Welt. Trudi Schob, Tanzpädagogin. Ich merke, wie es wirkt. Bewegung, Tanz, wie kann man einen Menschen dadurch verändern? Meine Erfahrung, ich habe meine Praktikum hier in Wuppertal in der Feuerwache mit Kindern, die sehr schwer haben, also sehr schwer soziale Verhältnis oder familiärische Verhältnis. Ich habe mir super große Ziele gesetzt und nach 3 Mal Treffen mit denen, ich habe gedacht, das schaffe ich nicht. Und habe ich gedacht, nein, durchziehen und probieren mal. Und es war am Ende unglaublich schön, wie es bei den Kindern gewirkt hat. Es wäre so wichtig sogar, dass die Schule Tanzprojekte hätte. Weil wenn der Tanz mit einer bestimmten Körperwahrnehmung und Körperbewusstsein verbunden, das können die Kinder viel von sich selber lernen. Sogar eine große körperliche Veränderung. Ich kann tänzerisch einfach die Haltung von einem Kind beeinflussen. Wenn ich die Haltung beeinflusse, ich kann auch die Gefühle beeinflussen. Das ist sehr wichtig auch. Jeder trägt bis zu einem gewissen Grad die Zeichen ungelöster Konflikte mit sich herum. Der Körper mag leicht zurücklehnen, als ginge er jemandem aus dem Weg oder sich in einer Haltung ständiger Herausforderung vorneigen. Er mag sich mit einer herabgezogenen Haltung der Schwerkraft überlassen oder sich immer höher strecken. Es gibt Menschen, die mit überkreuzten Füßen die Knie gegeneinander schlagen, die mit Zehen oder Fingern trommeln. Es gibt die Haarausraufer, die Reiber, die Zuckenden, die Schreier und die Flüsterer. Unter seiner Hauthülle ist der Körper ständig in Bewegung. Das ist so geregelt, sonst stirbt der Mensch. Wenn sich nichts mehr bewegt, setzt Todesstarre ein. Im Laufe des Lebens erneuern sich die Zellen. Innerhalb von 7 Jahren haben sich alle Zellen erneuert. Und trotzdem ist der Körper derselbe geblieben. Tatsächlich? Hinter meiner Haut bin ich zu Hause, heißt es. Marie sagt, wenn ich mich schlecht fühle, nehme ich mir eine Decke und mache es mir auf dem Sofa gemütlich. Dann kann mir erstmal nichts passieren. Beneidenswert. Doch was ist, wenn der Angriff von innen startet? Erst wuchern einzelne Zellen, später ganze Kolonien, Krebs, aus, irgendwann tot. Ohne Körper geht gar nichts. Ich beobachte die Menschen sehr gern, weil ich denke, von Beobachten, man kann so viel lernen. Durch die Haltung oder wie Menschen sich im Raum bewegen, welche Raumgröße brauchen die, in welcher Platz im Raum fühlen sie sich besser. Also es gibt so viele interessante Sachen, die man von dieser Person entdecken kann oder spüren kann. Als Kind bin ich ständig an Türrahmen geknallt, habe mich an allem und jeden gestoßen, hatte kein Gefühl für meine Körpergrenzen. Wo hörte ich auf? Wo fing die Welt an? Vor 10 Jahren die erste große Bergwanderung. Der Höhenweg um den Mont Blanc. Dann Aufstiege im Schweizer Wallis, im Tessin. 1200 Höhenmeter waren kein Problem. Ein Fuß vor den anderen. Den eigenen Rhythmus finden. Nicht zu langsam, nicht zu schnell. Einatmen, ausatmen. In den Bergen war ich Körper. Das ist jetzt vorbei. Das linke Knie ist ziemlich hinüber. Auch der zweite Eingriff hat nicht viel gebracht. Mit dem Altwerden merke ich schon, dass ich schon viele Einschränkungen habe. Natürlich gibt es Veränderungen. Ich kann nicht in ein Ballett, klassisches Training, das Ganze wie ein 20-Jähriger machen. Das geht nicht. Es ist nicht mehr einfach und selbstverständlich, dass ich gut drehen kann. Wenn ich das mache, manchmal, ich gehe wirklich mit meiner Kraft und meiner Lust und dann am nächsten Tag bin ich ein bisschen verletzt. Dann kann ich das Training nicht mehr machen. Ich versuche schon, so lange wie möglich meinen Körper so zu halten. Und das Interessante daran ist, dass je älter ich werde, desto körperbewusster werde ich auch. Noch vor wenigen Jahren waren meine mentalen und physischen Erfahrungen völlig getrennt voneinander. Ich betrachtete mein Leben ausschließlich als mentales Leben. Ich habe mich nicht als mein Körper erlebt. Er gehörte irgendwie zu dem Ding, das ich war. Tim Parks. Das Wichtigste in meinem Leben war denken, schreiben und sich in einer Unterhaltung clever zu behaupten. Erst später ist mir klar geworden, dass ich meinen Körper überhaupt nicht gespürt habe. Tanz ist für mich eine Verbindung zwischen Himmel und Erde. Das war für mich immer so diese große Bedeutung. Wenn ich tanze, wenn ich auf der Bühne bin, ich vergesse alles umherum. Ich bin so mit mir und auch in Verbindung mit dem Ganzen. Wenn ich tanze, ich vergesse meine Schmerzen, ich vergesse, wer ich bin. Meine ursprüngliche Energie ist da. Mit Mitte 30 habe ich Marie getroffen. Sie mochte mich sehr. Warum, weiß ich bis heute nicht. Regina Advento singt Manja. Marie war ziemlich klein, kurze schwarze Haare, so ein Annie Lennox-Typ in Dunkel, sehr lebendig. Sie war irgendwie unkompliziert. Vor allem war ihr meine Kompliziertheit egal. Mit ihr habe ich mich sicher gefühlt. Ich mag Sex. Beim Sex kann ich meinen Körper genießen. Ich spüre die Lust körperlich und bin gleichzeitig nicht mehr anwesend. Der Körper wird weit, ist da und nicht mehr da. Beim Schmerz zieht er sich in einem Punkt zusammen. Komm, leg dich mal hin, hat Marie immer gesagt und mich angekichert. Ich habe die Oberfläche ihres Körpers mit meinen Händen berührt. Kleine Körperhärchen sinken nieder und richten sich wieder auf. Ich habe ihre Haut mit meinen Fingernägeln gestreift. Eine zärtliche Kratzspur, kaum Millimeter tief, ohne ihr weh zu tun. Vom Schulterblatt bis zur Kuppe ihres schneeweißen Hinterns. Wir fanden das schön. Ich ging sehr langsam und genoss meinen Körper beim Gehen. Drei Körper, Feature von Burkhard Reinartz. Mit Originaltönen des englischen Schriftstellers Tim Parks, der brasilianischen Tänzerin Regina Advento, Zitaten der Schweizer Heiltanzpädagogin Trudi Schob und fiktiven Tagebuchauszügen eines Lars Reimer. Es sprachen Falk Rockstroh, Susanne Barth, Hartmut Stanke und Kerstin Fischer. Ton und Technik Christoph Rieseberg und Beate Braun. Regie Burkhard Reinhardts. Redaktion Sabine Küchler. Produktion Deutschlandfunk 2013.